Vaterland, vernimm unser Schreien. Wir wollen keine Knechte, wollen freie Deutsche sein. Frei wie unsere Ahnen wollen wir sein. Wir werden Volk und Heimat von der Fremdherrschaft befreien. Was ist los in unserem Land? Dreigeteilt ist's und in fremder Hand. Trotz Völkerrecht und Grundgesetz ertönt aus Bonn nur dummes Geschwätz. Deutschland, Vaterland, vernimm unser Schreien. Wir wollen keine Knechte, wollen freie Deutsche sein. Frei wie unsere Ahnen wollen wir sein. Wir werden Volk und Heimat von der Fremdherrschaft befreien. Volk will man als Gesellschaft deklassieren, Scheinasylanten und Gastarbeiter integrieren. Wann wird der kleine Mann endlich kapieren? In Bonn darf von denen keiner mehr regieren. Vaterland, vernimm unser Schreien. Wir wollen keine Knechte, wollen freie Deutsche sein. Frei wie unsere Ahnen wollen wir sein. Wir werden Volk und Heimat von der Fremdherrschaft befreien. Demokratie heißt Volksgewalt. Doch das lässt hier die Volksvertreter kalt. Des Volkes Wollen wird einfach ignoriert. Steuerzahlers Groschen als Diäten einkassiert. Deutschland, Vaterland, vernimm unser Schreien. Wir wollen keine Knechte, wollen freie Deutsche sein. Frei wie unsere Ahnen wollen wir sein. Wir werden Volk und Heimat von der Fremdherrschaft befreien. Deutschland, Vaterland, du sollst ewig unser sein. Dafür wollen wir kämpfen, dafür setzen wir uns ein. Du bist der Väter Erde, vergessen wir das nie. Und alles, alles Fremde zwingt uns nicht in die Knie.